1. Die Frauen fragen die Geliebt, die als die Schönste unter den Frauen gilt, wohin er liebste gegangen ist und wohin er sich gewandt hat, damit sie in gemeinsam mit ihr suchen können. 2. Sie antwortet, dass Geliebte in seinen Garten hinabgegangen ist, inmitten der Balsambeet zu weiden und Lilien zu flucken. 3. Sie bekraftigt ihr zu Chorigkeit zu ihrem Geliebten und sein zu indem sie betont, dass unter den Lilien weidet. 4. Der Geliebte preist sein Freundin als schon wie Thurse und lieblich wie Jerusalem, wo bave ihr beendruckend erscheining mit der Furchtbarkeit von Banisharen vergleicht. 5. Bittet sie, ihr Augen von ihm abzuwenden, sie in Erschrecken, und beschreibt her Haar als eine Siegenherd anlich, die sich im Gilead herabliget. 6. Ihr Zahn vergleichter mit einer Herd Mutterschaf, die frisch aus der Schwemm kommen, als willing Trajan und Kinis devon unfruchtbar ist. 7. Hinter ihrem Schleier lüktet ihr Schlaf wie ein Scheib eins Granatapfels herwehe. 8. Salomova futuber sexig Königinnen, Achtzig Nebenfrauen und ein Ansalber Ansal von Jungfrauen. 9. Doch sein Geliebt ist einzigartig, sie ist sein Torb, sein Rainer, die einzig ihre Mutter und die Ursewald ihre Gebärerin, selbst die Mädchen, Königinnen und Nebenfrauen sahen sie und priesen sie glücklich, indem sie rühmten. 10. Die Frauen fragen bewundernd, wer dies Frau ist, die wie die Morgenrot herablicht, schon wie der Mond, rein wie die Sun und furchtbar wie Banisharen erscheint. 11. Die ch war in den Nussgarten hinabgegangen mehen den frischen Trieben des Tals zu erfreuen und zu prüfen, ob der Weinstock spriest und die Granatapfel bluten. 12. Unerwartet 30 mich mein Verlingen zum Wagen der Gefolgschaft eins Edlen.